SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Er war gerade mal 30, da brachte ihm sein erster Science-Fiction-Roman die finanzielle Sicherheit, die er als freier Schriftsteller brauchte. Doch der brillante polnische Visionär und Utopist Stanisław Lem wollte sich wegen der Vielschichtigkeit seiner Werke nicht als Science-Fiction-Autor bezeichnet wissen. Zahlreiche komplexe Technologien erdachte der studierte Mediziner Jahrzehnte vor ihrer tatsächlichen Entwicklung, schrieb unter anderem über künstliche Intelligenz, Roboter, Gentechnik, virtuelle Realität und das Internet. An diesem kritisierte er gegen Ende seines Lebens, es mache seine Nutzer zu Informationsnomaden, die nur zusammenhangslos von Stimulus zu Stimulus hüpfen würden. Zu Lems wohl berühmtesten Romanen zählt Solaris, der bislang dreimal verfilmt wurde, zuletzt 2002 von Steven Soderbergh mit George Clooney in der Hauptrolle. Weniger bekannt ist sein 1964 entstandener Roman Der Unbesiegbare. Titelgebend ist hier ein bewaffneter, schwerer Raumkreuzer, der zu einer Bergungsmission auf den Planeten Regis 3 geschickt wird. Dort angekommen, steht man vor einem Rätsel. Denn auf dem unversehrten Schwesterschiff Condor gibt es keinen einzigen Überlebenden. Dafür aber Lebensmittelvorräte, Wasser- und Sauerstoffreserven, die für viele Monate ausreichend gewesen wären. Auch besitzt Regis 3 keine feindliche Fauna oder Flora. Allerdings viele Fliegen, die sich als millimetergroße Maschinen entpuppen, mit erheblicher Schwarmintelligenz. Die Adaption von Andreas Jungwirth hören Sie in der Hörspielregie von Oliver Sturm mit der Musik von Sabine Wortmann und den Schauspielern Hans-Jörg Krumpholz, Mira Patekel und Leslie Morton. Was? Was ist das? Waren Sie noch nie dabei? Nein. Ich habe immer nur davon gehört. Wir schicken elektrische Impulse ins Schädelinnere. Und wenn jemand gerade verstorben ist oder, naja, wie in unserem Fall, wenn der Leichnam eingefroren ist, können wir den letzten Inhalt des Gehirns ermitteln. Und was heißt... Mama! Sagt er... Mama? Warum soll er vor dem Tod nicht an seine Mutter gedacht haben? Und dieses... La... Ala... La... Ja, auch diese Silben sind nicht ungewöhnlich, aber... Aber? Die Untersuchung des Hinterhauptlappen eines Toten bringt meistens gar nichts. Dort sind zu viele gespeicherte Wörter und das klingt, als wollten sie 100 Bücher auf einmal lesen, aber in diesem Fall ist dort, also sind dort nur ein paar Silben. Und der Rest? Wörter, Sätze, nicht da. Nicht da? Da ist nichts. Stille. Einfach nichts. Unbesiegbare von Stanisław Lem. Hörspielbearbeitung Andreas Jungwirth. Plötzlich zeigt der Monitor des Gräberabklopfers ein Bild, wie von Asche verschleiert. Ein Gang im Schiffsinneren, von menschlichen Leibern versperrt. Halbnackt. Kleiderreste hängen an ihnen herab. Ihre Haut mit dunklen Sprenkeln. Sind die... Ist das da... Diese Pünktchen, sind die wirklich? Oder sind die nur im Gehirn des Toten? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Manchmal lässt einen der Apparat im Unklaren. Dr. Sachs beginnt mit dem Abbau. Balmin, Jordan und Eret warten an der Luke auf uns. Und dann bin ich alleine mit dem Toten. Und ich suche den Körper nach diesen Pünktchen ab. Aber da ist nichts. Nur als ich die Finger der linken Hand auseinanderspreize, entdecke ich eine kleine, leicht geöffnete Wunde. Sie beginnt zu bluten. Komm, Rohan. Es ist Zeit zu gehen. Schaudert es sogar meinen Roboter? Komm, jetzt. An der Außenluke des Kondors treffen Iris und ich meine Kollegen. Benommen von dem, was wir an Bord des havarierten Raumschiffes gesehen haben, besteigen wir den Fahrstuhl. Er funktioniert noch. Die Magnetbremsen lösen sich. 11 Stockwerke tiefer setzen wir weich auf den angewehten Sanddünen auf, springen hinaus und sinken bis übers Knie ein. Nur Iris bewegt sich mit komisch watschelnden, aber sicheren Schritten Richtung Transporter. Warte! Ich warte. Ich warte. Auf den Dünen liegt das Licht der tiefstehenden Sonne. Die gleichmäßigen Sandwellen strömen eine eigenartige Ruhe aus. Rosiger Dämmerschein überzieht die Grate. Eine Farbe, wie ich sie von früher aus Bilderbüchern kenne. Ich warte nicht länger. Brav wie ein Kind folge ich meinem Roboter zum Transporter und setze mich in eine Ecke der Kabine. Die Reifen des Transporters werfen Sandfontänen auf. Der lange Schatten des Kondors liegt wie eine Straße auf der Wüste. Seit 8 Monaten steht der Kondor so da, eingegraben in Wüstensand, leblos zur Seite geneigt. Ein stählerner, auf der Erde gebauter Organismus, die Frucht jahrhundertelangen Blühens der Technik. 100 Mann Besatzung, fähig, Energien auszustoßen, die ganze Gebirge zermalmen oder Meere austrocknen können. Auf unerklärlicher Weise auf Regis 3 gestrandet, ohne einen einzigen SOS-Ruf. Nach etwa 20 Minuten taucht am Horizont unser Raumschiff auf, der Unbesiegbare. Er gleicht dem Kondor wie ein eineiiger Zwilling. Als der aufspritzende Sand an der unsichtbaren Wölbung des Kraftfelds, das sich über den Unbesiegbaren spannt, abprallt und zu Boden gleitet, halten wir. Hier, Eret, lassen Sie uns durch. Ende. So gesehen natürlich. Ja. Gut. 29 Tote im Umkreis des Kondors. Auf dem Schiff selbst 34. Die restlichen vermutlich vom Sand verschüttet. Einer hat sich durch Einfrieren im Kälteschlafraum ausgezeichnet erhalten. Wenn Sie eine Vergiftung ausschließen? Nicht vollständig. Es könnten Gase. Ich möchte zuerst Dr. Sachs' Meinung hören. Es gibt keinerlei Anzeichen für einen gewaltsamen Tod. Auch das würde ich nicht so ohne weiteres behaupten wollen. Meine Assistentin hat den Körper des Mannes aus der Kühlbox untersucht. Kollegin Blank? Er hatte helles Haar, blond oder grau, blaue Augen. Sogar die Lider waren mit Sommersprossen bedeckt. Attraktiv? Was? Lassen Sie sich von Eret nicht auf den Arm nehmen. Zum Punkt. Ich habe keinerlei organische oder anorganische Gifte gefunden. Das Blut ist ohne Abweichung von der Norm. Im Magen sind Reste von verdautem Zwieback und Konzentrat. Welche Meinung sind Sie also? Vermutlich ist der Mann einfach erfroren. Sie meinen, er ist zufällig in den Kälteschlafraum geraten. Schwachsinn. Fest steht, die Temperatur war für einen reversiblen Tod zu hoch, für einen Kälteschlaf zu niedrig. Warum er... Diese Leere seines Gehirns, also... Wir haben momentan noch keine Erklärung. Eine rasch zerfallende radioaktive Substanz? Es gibt keine radioaktive Substanz, die bei tödlicher Dosis innerhalb so kurzer Zeit spurlos verschwindet. Ich denke, die Erklärung für die Katastrophe an Bord des Kondors liegt in ihm selbst begründet. Die unangerührten Vorräte, Zustand und Lage der Toten, die beschädigten Einrichtungen... All das hat etwas zu bedeuten. Wenn Sie nicht mehr zu sagen haben, als dass alles etwas bedeutet. Immer langsam. Vorläufig wissen wir nur sehr wenig. Wir müssen da anders rangehen. Was heißt das? Jordan, dann sagen Sie uns etwas Sinnvolles. Nehmen wir an, der Wind hat Giftgas zur Rakete getragen. Wenn aus Unvorsichtigkeit die Luke nicht richtig geschlossen wurde, nur die Außenluke war nicht richtig geschlossen. Davon zeugt der Sand in der Schleusenkammer. Die Innenluke war zu. Trotzdem, es muss plötzlich geschehen sein. Ein Massenwahnsinn. Rohan, Sie schweigen. Ich stimme Balmin zu. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen woanders anfangen. Sagen Sie uns wo und wir tun es. Ich bitte Sie, dass jeder ausspricht, was ihn an Bord des Schiffes am meisten schockiert hat. Gut, der Reihe nach. Balmin. Die Spuren auf der Außenhaut des Kondors. Diese kleinen Kerben, wie von einem spitzen Meißel oder wie von Schnäbeln irgendwelcher Vögel. Nicht besonders tief, aber so dicht gesät, dass die ganze Außenhaut wie von Blatternarben bedeckt scheint. Blank? Das unbegreifliche Durcheinander in der Bibliothek. Die zerrissenen Landkarten, die Bücher, haufenweise auseinandergerollte Mikrofilme, dieses ganze vernichtete Wissen. Und alles voller vertrockneter Exkremente. Rohan? Die Seifenstücke, die eindeutig Spuren von Zähnen trugen. Menschliche Zähne? Muss wohl so sein. Eret? Die Krakeleien im Bordbuch des Kondor. Die Notiz über die Fliegen. Was ist das für Fliegen? Nach dem Landedatum gibt es genau 4 Eintragungen. Eret? Keinerlei Lebenszeichen an Land. Zusammensetzung der Atmosphäre. Es folgen die Analyseergebnisse und dann... Um 18.40 Uhr geriet die zweite Patrouille auf dem Rückweg von den mit Sträuchern überwucherten Ruinen in einen Sandsturm mit starker Aktivität atmosphärischer Entladung. Trotz Störungen Funkverbindung hergestellt. Die Patrouille meldet eine erhebliche Menge winziger Fliegen am... Und weiter? Nichts. Aus. Den Rest sehen Sie sich am besten selbst an. Ein großes G. Als hätte es ein Kind geschrieben. Die Besatzung wurde von giftigen Insekten angefallen und der, den wir in der Kühlbox gefunden haben, hat sich ganz einfach vor diesen Insekten retten wollen. Insekten in der Wüste, in der es sonst keine Spur Leben gibt? Unsinn. Leben erzeugt entweder eine riesige Formenvielfalt oder es entsteht überhaupt nicht. Wie können Sie sich dessen so sicher sein? Allein die Frage. Wenn Sie mein Schüler gewesen wären, Eret, Sie wären jetzt nicht an Bord dieses Schiffes. Und die Sträucher? Was ist damit? Damit kann alles Mögliche gemeint sein. Vielleicht sind es keine Insekten einheimischen Ursprungs. Vielleicht sind sie eingeschleppt worden. Vielleicht hat ein Raumschiff von einem anderen Planeten die Insekten mitgebracht. Ruhe! Hätten Sie sich an die örtlichen Bedingungen anpassen können? Natürlich, wenn wir schon eine verrückte Hypothese aufstellen. Aber die muss dann auch für alles eine Erklärung liefern. Heißt... Eine Molybdän-Legierung fressende Insekten? Nein, so ein Panzer kann nichts zerstören. Man kann ihn ein wenig mit Diamanten anbohren, aber dazu bräuchte man eine Tonne Bohrköpfe und 1000 Stunden Zeit. Fertig. Aufnahme startet. Horpach sieht keinen Anlass, Alarmstufe 3 aufzuheben und lässt weitere Sonden in die Atmosphäre schießen. In die Atmosphäre schießen. Vom Bett meiner Kajüte aus sehe ich auf dem Bildschirm das Meer, das sich nicht von einem Meer auf der Erde unterscheidet. Ich sehe die Steilhänge eines Kraters, dessen dunkle Schatten sich in der untergehenden Sonne übereinander stapeln, wie geronnenes Blut. Und immer wieder Wüste, Wüste, Wüste. Als die Sonne fast untergegangen ist, fällt auf diese endlose Wüste ein schwarzer Regen. Regis 3 ist der idiotischste Ort, den man sich denken kann. Der Gipfel an Sinnlosigkeit. Keine Ahnung, warum man den Kondor hierher geschickt hat. Hör auf! Aufhören! Dein Puls sagt mir... Du bist aggressiv. Ja, bin ich. Und? Willst du mit mir darüber reden? Entschuldige, Iris. Würdest du doch für mich singen? Würde dir das gut tun? Ja, das würde mir gut tun. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen bedacht, mit Näcklein besteckt. Schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Rohan, schlafen Sie noch? Es ist dringend. Ohne Frühstück fahre ich in der gläsernen Röhre zur Kommandozentrale hoch. Als ich die Tür öffne, ist der Raum abgedunkelt. Balmin, Eret, Jordan und der Kommandant stehen nah am Bildschirm und starren auf ein undeutliches, geometrisch gleichmäßiges Gebilde, an zwei Stellen durch Wolkenfetzen und deren Schatten überdeckt. Oh. Ohne Zweifel ist das hier nicht geologischen Ursprungs. Eine Stadt? Unsinn. Gibt es keine besseren Aufnahmen? Nein, es sind die letzten Bilder. Anschließend hat die Sonde nicht mehr auf die Signale geantwortet. Ich denke, die Kamera war ungefähr 70 Kilometer vom Objekt. 55, maximal 60 Kilometer. Es ist völlig bedeutungslos, wie weit weg das ist. Vielleicht weniger eine Stadt, als vielmehr Ruinen. Auf jeden Fall unbewohnt. Woraus schließen Sie das? Diese strichdünnen, gewellten Schatten der Dünen, was auch immer das ist. Es ist fast versunken. Und diese schwarze Zickzacklinie? Sie müssen nur genau hinsehen, Errit. Ein tektonischer Riss. Da, sehen Sie? Hm. Da ist ein Teil herabgestürzt, eine Brücke, deren Ende sich auf den anderen Rand der Schlucht stützt. Okay, wir müssen dahin. Bitte Licht. Rohan, Sie übernehmen die Operativgruppe Ruinen. Jordan und Errit begleiten Sie. Ernsthaft? Ja, die beiden. Dann geben Sie mir Balmin mit. Balmin führt einen Trupp in die Wüste. Sachs und Blank kehren nochmals zum Kondor zurück. Ausrüstung? 5 Geländewagen, ein fahrbarer Antimateriewerfer, außerdem eine Küche, damit sie notfalls ohne Proviantzufuhr vom Raumschiff arbeiten können. Außerdem ein paar Handlaser. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es aus geringer Entfernung wirkt. Was? Was wirkt aus geringer Entfernung? Rohan, halten Sie mich auf dem Laufenden. Meter vor uns fliegt ein Aufklärungsroboter dicht über den Boden. Ein flacher Teller mit schnell vibrierenden Fühlern. Der Luftstrom, den er erzeugt, faucht in die Dünenkämme. Die aufgewirbelte Staubwolke zeichnet als bauschiger, rötlicher Streifen die Richtung, die unsere Kolonne fährt. Als Jordan, Eret und ich ein metallenes Gestrüpp durchqueren... Und ich. Was? Jordan, Eret, du und ich. Eret im Dienst. Fühlst du dich vernachlässigt? Du weißt, dass das nicht so ist. Weil du nichts fühlst. Aber es ist meine Aufgabe, immer für dich da zu sein. Und ich möchte, dass du dir dessen bewusst bist. Bin ich ja. Könnt ihr eure Beziehungskrise ein anderes Mal austragen und mal nach vorne sehen? Im Sand der Wanderdünen ragen in unbekannter Tiefe verwurzelte, dunkle Massive vor uns in die Höhe. Viele Stockwerke hoch. Weder Fenster noch Türen. Nicht einmal Wände. Manche sehen wie in Falten gelegte Netze aus, die an unendlich vielen Stellen einander durchdringen. Verdickungen an den Knotenpunkten. Andere erinnern an übereinander geschichtete Bienenwaben mit drei- oder fünfeckigen Öffnungen. Über allem liegt ein Hauch tödlicher Verlassenheit. Die Kolonne biegt nach Osten ab. Wir fahren im tiefen, kühlen Schatten der gigantischen Konstruktion. bis wir den tektonischen Riss erreichen. Eine 100 Meter breite Spalte. Windstöße fegen ununterbrochen Sand in Sturzbächen von den Rändern ins Innere des Planeten. Nach 10 Kilometern Zickzackfahrt durch die schwärzlichen Ruinen geraten wir an eine Steilwand. So hoch, dass die Brandung des Ozeans unter uns nur noch als schwaches Rauschen heraufdringt. Hier halten wir zum ersten Mal. Um das weitere Vorgehen zu besprechen, versuche ich eine Verbindung zum Unbesiegbaren herzustellen. Als wir trotz mehrfacher Versuche Horpach nicht erreichen, gehen wir zu Fuß ins Ruineninnere zurück. Das Zeug ist aus Metall. Wahrscheinlich Stahl mit Wolfram und Nickel. Und es ist alt. Können Sie das Alter schätzen? Ich kann nur sagen, dass das Zeug verteufelt alt ist. Verteufelt alt. Wir stoppen vor einem komplizierten Objekt. Es besteht aus mehreren zentral zusammenlaufenden Armen. Die scheinbar glatte Oberfläche ist in Wirklichkeit ein System vergabelter, spitz auslaufender Stangen und Leisten, wie eine abgestorbene, verdorrte Vegetation, oft so vielfältig verschränkt, dass in diesem Gestrüpp der Sand hängen bleibt. Auch im Innern läuft der Stangenwald von dicken Knoten aus in verschiedene Richtungen, verdichtet sich wieder. Ein gigantisches Drahtgespinst aus millionenfach verschlungenen Kabeln. Elektrischer Strom? Zero. Magnetismus? Zero. Radioaktivität? Zero. Was kann diese verdammte Dschungel bedeuten? Ich bin kein Hellseher, nicht einmal Archäologe. Aber auch dann könnte ich nicht... Mir scheint... Was? Reden Sie. Das ist keine Wohnkonstruktion. Hier haben keine menschenähnlichen Wesen gewohnt. Dabei sind die Fische, die wir im Ozean gefunden haben, denen auf der Erde durchaus verwandt. Also wären solche Analogien auch auf dem Festland logisch. Also doch, eine Evolution. Nicht also doch. Irgendetwas hat das Leben nicht an Land gelassen. Aber wieso? Das weiß ich nicht. Und was ist das dann hier? Es ist... zumindest mit einer Maschine vergleichbar. Ein Informationsspeicher? Eine Art Elektronenhirn? Unsinn. Es gibt keinerlei Stromkreise, Schalter, Isolatoren. Nein, hier haben nie besonders hohe Temperaturen geherrscht. Das Metall wiese sonst Oxidationsspuren auf. Wie auch immer, ich sehe nicht ein, wie man dieses verrückte Gestrüpp mit dem Untergang des Kondor in Zusammenhang bringen kann. Das ist doch alles tot. Das muss es nicht immer gewesen sein. Ich habe einmal eine Geschichte gehört. Balmin hat mich draufgebracht, als er sagte, die Fliegen seien vielleicht eingeschleppt worden. Ein Märchen über die Bewohner der Leier. Wieso Märchen? Sie haben wirklich gelebt. Aber sie sind auch über die Explosion der Nova umgekommen. Und ich habe gehört, sie haben versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Vielleicht ist eines ihrer Schiffe hier gelandet. Sie glauben also, dass die Bewohner der Leier hier sind? Die Ruinen könnten ja ihre Gebäude gewesen sein. Weshalb sollten Sie sich verstecken? Ich habe keine Ahnung. Natürlich haben Sie keine Ahnung. Und ich habe eure Reibereien satt. Wir essen jetzt etwas. Das wird uns allen gut tun. Nachdem wir Sauerstoff in den winzigen Raum der Küche geblasen haben, essen wir und trinken Kaffee aus Thermosflaschen dazu. Der Sand knirscht beim Essen zwischen den Zähnen. Über uns brennt eine runde Leuchtstoffröhre. Das weiße Licht ist angenehm. Ich sollte Horbach über das alles hier informieren. Aber ich habe keine Lust, mit ihm zu reden. Ja, schwierig. Ich könnte Horbach dein Sprachmemo senden. Dann musst du nicht mit ihm reden. Du denkst ja mit? Ich denke nicht. Ich kombiniere. Hören Sie doch auf, Rohan. Herzliche Alarmbereitschaft. Zurück an alle Außenstationen. Rückkehr zum Unbesiegbaren. Zurück? Was soll das? Ist ein Notfall. Wir haben noch nichts. Außer Arbeit für einige Tage. Ein Befehl an alle Außenposten. Du könntest so tun, als hätten wir den Ruf nicht empfangen. Könnte ich, ja. Es dämmert bereits, als wir uns dem Unbesiegbaren nähern. Neben der Rampe stehen Raupenfahrzeuge im Weg. Menschen laufen planlos durcheinander. Wissen Sie, was da los ist? Nein, keine Ahnung. Obwohl der Kondortrupp vor uns eingetroffen ist, ist Blank genauso ahnungslos wie ich. Als plötzlich ein greller Lichtstrahl aus der Höhe herabstürzt, verwandelt sich das Raumschiff in einen riesigen Leuchtturm. Eine Lichterkolonne nähert sich rasch. Der Balmin-Trupp. Balmins Begleiter springen in den Sand. Eine Gruppe von Leuten kommt mit einer Trage. Das ist ja schrecklich. Ich dränge mich nach vorne. Dem Mann auf der Trage sind Arme und Beine gefesselt. Die Gruppe eilt zur Laderampe. Wir verlieren sie aus dem Blick, hören aber immer noch dieses Jaulen. Schließlich reißen Blank und ich uns los, machen uns auf den Weg zu Horbach. Balmin ist bereits eingetroffen. Es ist Kertelen. Die Raupenfahrzeuge mussten wir draußen lassen. 11 Männer und Frauen gingen dicht hintereinander in die Schlucht hinein. Der Ferrometer zeigte größere Eisenmengen an. Die suchten wir. Kertelen vermutete, dort seien große Maschinen verborgen. Und dann? Fand er tatsächlich in einer Höhle unter einer Schlammschicht etwas wie einen Automaten. Ein Wrack. Dieser Automat muss sich vor mehr als 300.000 Jahren fortbewegen. 300.000? Woher wollen Sie das wissen? Die Kalksteinablagerungen und Kertelen ist immer weiter, bis er plötzlich um die Ecke bog. Bereits in diesem Zustand. Er hat keinen von uns erkannt. Um ihn hierher zurückzubringen, mussten wir ihn einfangen. Darf ich? Dr. Sachs, was ist mit ihm? Er kann gehen, sich bewegen. Nur es ist unmöglich, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er hat aber nicht nur die Sprache verloren, er kann weder schreiben noch lesen. Ein völliger Verfall seiner Persönlichkeit. Außer den primitiven Reflexen ist nichts übrig geblieben. Er kann Menschen nicht von Gegenständen unterscheiden. Alle Spuren des Gedächtnisses sind mit einem Schlag völlig ausgelöscht worden. Es ist wie bei diesem Mann im Kondor. Ich habe so etwas ein einziges Mal gesehen. Im Raum. Es kann passieren, wenn starke Magnetfelder mit hoher Geschwindigkeit durchflogen werden. Es müssen Hunderttausende Gauss sein. Millionen, es müssen Millionen gewesen sein. Kertelen müsste den Kopf zwischen die Pole eines gigantischen Elektromagneten gesteckt haben. Aber dort gab es weder Magneten noch eine Maschine. Außer diesen verrosteten Trümmern. Nur Schluchten, Kies, Sand, Höhlen. Und wie ist das alles dann zu erklären? In diesem Moment klingt Horbach, als wäre er des Gesprächs überdrüssig. Sachs, Blank, Balmin und ich schweigen. Horbach schaut uns mit weit aufgerissenen Augen an. Haben Sie nichts zu tun? Bitte, achso, ja, ich... Sachs? In meiner Kabine lege ich mich aufs Bett. Ich bin unendlich müde. Aber ich kann nicht schlafen. Ich muss verstehen. Neben der Rampe und in der Einfahrt stehen Raupenfahrzeuge im Weg. Menschen laufen planlos durcheinander, versinken bis an die Knie im Sand. Hör auf! Blank? Blank? Wissen Sie, was da los ist? Obwohl der Kondortrupp vor uns eingetroffen ist. Aufhören! Du bist aggressiv. Anfangs scheint Kertelen der Besatzung nicht so sehr das Opfer eines geheimnisvollen Überfalls, als vielmehr ein Ungeheuer. Sie sind überzeugt, feindliche Mächte des Planeten hätten einen von ihnen in ein Monstrum verwandelt. Was ist mit dir? Ich frage mich manchmal. Was fragst du dich manchmal, Rohan? Ist die ganze Arbeit der letzten Tage, die Gesteinsbohrungen, die Berechnungen, ist die versteinerte Vegetation, die wir in 100 Meter Tiefe finden, das Spintisieren über Besiedlungsversuche, über eine zweimal vollzogene Evolution, die auf Regis 3 stattgefunden haben könnte. Was ist damit? Ist das alles nicht ein großer Selbstbetrug? Warten wir im Grunde nur auf ein neues Ereignis, ein neues Unglück. Schauen Sie mal. Ein schöner Anblick. Erst war ich mir nicht sicher. Deshalb habe ich Sie um diese Zeit rufen lassen. Aber es ist nur Regen. Die Regentropfen prallen auf die unsichtbare Schutzhülle des Kraftfeldes. Augenblicklich verwandeln sie sich in mikroskopisch kleine, feurige Explosionen. Sie tauchen die ganze Landschaft in flammendes Licht, ähnlich einem hundertfach verstärkten Nordlicht. Sie tauchen die ganze Landschaft in flammendes Licht, ähnlich einem hundertfach verstärkten Nordlicht. Für wen machen Sie das? Was? Diese Bildbeschreibungen. Sollte jemals mein Gedächtnis ausgelöscht werden? Wird es Sie nicht mehr interessieren? Aber auf diese Weise existiert es noch. Ein Gedächtnis eines Menschen ist mehr als das, was ein Roboter speichert. Verzeihen Sie, ich werde mit der Sache mit Kertelen nicht fertig. Außerdem ist es erst 4 Uhr, Sie können wieder schlafen gehen. War das eben... Dann machen Sie weiter. Das erinnert mich an eine andere Zeit, eine andere Welt. Mit Rosenbedarf. Ich möchte nicht, dass du mein Lied singst. Was hat dein Roboter da eben gesagt? Ich möchte nicht, dass Rohan mein Lied singt. Ich habe es dir beigebracht. Vergessen? Er ist eifersüchtig. Oder sie. Ich finde diese Aussage unangebracht. Commander, das ist jetzt kein Regen mehr. Zumindest kommt er nicht aus den Wolken. Das sind irgendwelche verdammten Geschosse, die an unserem Schutzschild verglühen. Ich würde mir so gerne einen Teil von Nahem ansehen. Sollen wir es riskieren? Was? Den Schutzschild ausschalten? Für den Bruchteil einer Sekunde. Ein paar werden in die Schutzzone gelangen, die anderen stoßen wir zurück, indem wir den Schild wieder einschalten. Wissen Sie, welches Risiko ich damit eingehe? Ja, aber es ist vielleicht eine einmalige Gelegenheit. Ich bin für die Sicherheit von 100 Männern und Frauen verantwortlich. Dass sie unbeschadet auf die Erde zurückkehren. Zu ihren Familien, ihren Kindern. Und ihnen Lieder vorsingen können. Na gut. Hoppach hat tatsächlich das Kraftfeld für den Bruchteil einer Sekunde geöffnet. Und wir erbeuten eine Handvoll dieser Metallinsekten. Bei direkter Beleuchtung sind die winzigen Kristalle in Y-Form kohlschwarz. Bei reflektiertem Licht schillern sie tatsächlich bläulich, olivgrün. Sieht aus wie das Hinterteil von Insekten. Ja. Schauen Sie sich das mal an, Erit. Je nachdem, wie die Mikrokristalle zusammengepresst werden, erzeugen sie ein elektrisches oder ein magnetisches Feld, das den Mittelteil auf eine verhältnismäßig hohe Temperatur bringen kann, sodass die gespeicherte Wärme in eine Richtung nach außen strömt. Bewegen sich. Sie steigen auf. Aber fliegen würde ich das nicht nennen, oder? Vor allem sind sie unfähig, ihren Flug genau zu steuern. Verbinden sie sich hingegen durch Verkettung der Y-Enden miteinander, entstehen Zusammenschlüsse, die ihre Bewegungsrichtung, ihre Gestalt und die Häufigkeit der inneren Impulse ändern können. Hier sind wir allerdings mit unserer Weisheit am Ende. Noch wissen wir nichts über die Wachstumsmöglichkeiten dieser Leitsysteme. Und die Frage, ob so ein System einen Intellekt besitzt, bleibt völlig im Dunkeln. Eret, bitte kommen. Bitte kommen, Eret. Kein Kontakt. Ich habe kein Signal. Wechsel auf Interferenzwellen. Hören Sie mir bitte zu! Folgende Situation. Eret ist mit 22 Leuten dort draußen. Gegen Mittag hat er in einer fast völlig versandeten Ruine in einem kleinen, flachen Krater Halt gemacht. Wenig später verschlechterte sich die Funkverbindung. Bald darauf brach der Empfang ganz ab. Vorausgegangen waren ein paar Fadings. Wieso haben wir kein Bild? Der Videoempfang hat sich zeitgleich verschlechtert, als hätte sich irgendwo in der Wüste eine Metallwand herabgesenkt. Vielleicht hat die Gewitterfront bestimmte Abschirmeigenschaften. Halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Funkunterbrechungen sind in den letzten Tagen öfters aufgetreten. Ja, aber das hier ist anders. Ich habe zwei Aufklärer losgeschickt. FU4 fliegt ein paar hundert Meter über der Wüste. FU8 befindet sich auf einer Höhe von 4 Kilometern und dient dem ersten als Bildübertragungsstation. Angespannt verfolgen wir auf dem großen Bildschirm, wie sich die Wüste hinter dem Schluchtenlabyrinth langsam ausdehnt, wie das Gelände allmählich ansteigt, wie hohe Felsgürtel hervortreten, einsame Felsnadeln, Klüfte, Geröllhalden. Die bisher weißliche Färbung der Felsen geht in immer dunklere Schattierungen über. Hier und da sind samtschwarze Flecken zu bemerken, als wucherte dort auf dem nackten Gestein dieses metallene Gestrüpp. Eret, Positionssender, ich habe ihn. Plötzlich taucht vor der Maschine eine schwarze Wolke auf. Eret, bitte kommen. Knäuelförmig, violett-rot schimmernd, schichtet sie sich 1000 Meter hoch. Horpach an FU4. Vor Wolke stoppen. Aus dieser Masse schießen lange auseinanderlaufende Blitze. Was ist das? Sie erhellen das Bild. Keine Sicht mehr. Es fällt in sich zusammen. Ich habe keine Sicht. Es flackert nochmals auf. Ich... verkommt! Es ist ganz verschwunden. Keine Position. FU4. FU4, bitte kommen. 7 Grad. Weg. Stimmt, kein Signal mehr. Der FU8-Pilot schaltet auf Bild. Jetzt sehen wir dieselbe Szenerie, aus 4 Kilometer Höhe. Die Wolke ruht als durchgehende lange Bank an dem Berggürtel. Bodenstation an FU8. Hören Sie FU4? Bitte kommen. Ich höre nichts. Gehe auf Interferenzwellen. Achtung FU4, hier FU8. Bitte kommen. FU4. FU4 meldet sich nicht. Gehe auf Infrarotwellen. Almin, kann ich das erhitzen? FU4! Bis 4000 Grad, ohne großes Risiko. Kommandant an FU8. Laser fertig machen. Ziel, Wolke. Laser ist klar. Eine Sekunde später blitzt etwas auf. Und die Wolke wird rot, beginnt zu sieden. Bildet eine Art Trichter mit glühenden Wänden. Ein riesiger Ring. Wir blicken auf wirre Felsgruppen. FU8, 6 Grad Nordost. Vielleicht kann sich FU4 ja durch diese Lücke befreien. Entweder muss Horpach der oberen Maschine jetzt befehlen, der anderen zu Hilfe zu eilen. 7 Grad Nordost. Oder er muss sie ihrem Schicksal überlassen. Achtung, FU8, höher, Nordost. Höher. Objekt nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Bereite Antimarwerfer vor. Jordan hat am Seitenschirm bemerkt, wie aus dem Westen mit Orkangeschwindigkeit eine schwarze Wirbelwolke heranrast. Der Pilot reißt die Maschine senkrecht hoch. Doch die Wolke verfolgt ihn, speit schwarze Säulen in den Himmel. Positionshöhe 13.100 Fuß. Da gebraucht der Pilot zum ersten Mal den Antimateriewerfer. Schlagartig verwandelt sich die ganze Atmosphäre des Planeten in ein einziges Flammenmeer. Dann sehen wir nur noch den leeren, hellen Bildschirm, der unsere leichenblassen Gesichter beleuchtet. Das war... waren... viele. Sehr viele dieser Y-Insekten. Jordan. Ich... ja. Das könnte sein. Sie alle gehen ins Labor und schauen Sie, ob man diese Insekten vernichten, wie man sie unschädlich machen kann. Gut. Rohan, Sie bleiben hier. Commander? Sie starten mit 10 Leuten bei Sonnenaufgang. Suchen den Krater, den Eret in seiner letzten Meldung erwähnt hat. Sollte die Wolkenwand Sie unterwegs angreifen, schießen Sie. Sie halten sich nicht mit Warten auf. Verlieren Sie die Verbindung zu mir, machen Sie weiter. Am Krater landen Sie. Und dann? 8 Stunden nach dem Start werde ich Kontakt über alle Wellenbereiche mit Ihnen aufnehmen. Wenn wir keine Verbindung bekommen, starten Sie 3 Stunden später. Wenn ich nicht da bin... Wollen Sie abfliegen? Es hängt ja nicht alles von uns ab. Sie begeben sich auf die Planetenumlaufbahn, warten 36 Stunden. Melde ich mich in dieser Zeit nicht, fliegen Sie zum Kondor und versuchen, ihn in Betrieb zu setzen. Ah ja. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Dann kehren Sie mit dem Kondor auf die Erde zurück. Noch Fragen? Soll ich? Warum weißt du, dass ich nicht schlafe? Dein Puls. Mein Puls, mein Puls, mein Puls. Wie spät ist es? 2:31 Uhr. Noch genau 2 Stunden bis zum Start. Guten Abend, gute Nacht. Ich will nicht schlafen. Mit Rosen. Ich will nicht schlafen. Bedacht. Ich will nicht schlafen. Du wiederholst dich. Wie spät ist es jetzt? 2:32 Uhr. Noch 1:59 Uhr bis zum Start. Ich habe Angst. Diesen Satz habe ich noch nie von dir gehört. Als Kind war ich ein schrecklicher Angsthase. Ich habe mich vor der Dunkelheit gefürchtet, weil ich Angst hatte, dass nicht mehr Tag wird. Ich weiß, dass du auch jetzt noch manchmal Angst hast. Aber du hast es noch nie gesagt. Zum ersten Mal möchte ich, dass die Sonne nicht wieder aufgeht. Die 70 Tonnen schwere Maschine fliegt auf 15 Kilometer Höhe. In der Stratosphäre ist die Gefahr geringer, der schwarzen Wolke zu begegnen. Nehme ich zumindest an. Vielleicht habe ich recht. Vielleicht ist es aber auch nur Glück. Jedenfalls setze ich nach einer knappen Stunde über einem versandeten Krater zur Landung an. Etwas Verdächtiges im nördlichen Kraterteil. Ich zoome das Bild heran. Der Monitor zeigt winzige Rechtecke. Die Fahrzeuge von Erets Expedition. Ohne zu zögern und unter Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln landen wir nicht weit davon entfernt. Eine schwarzbraune Lavakruste bedeckt den zentralen Vulkankegel. Ich schicke Iris mit dem Aufklärungsfahrzeug los. Da sind sie. Ich sehe sie. Anscheinend alles in Ordnung. Alle Maschinen sind da. Aber warum stehen sie in der Sonne? Und die Leute? Siehst du Leute? Ja. Etwas bewegt sich dort. 2 Männer. Da. Noch einer. Einer liegt im Schatten. Iris, hallo, melde dich. Dasselbe wie bei Kertelin. Sind alle so? Iris, hörst du mich? Es sieht so aus. Kampfspuren. Nein, nichts. Die Fahrzeuge stehen da. Alle heil, unbeschädigt. Ich schicke Leute. Eine Stunde später nähert sich der grauenvolle Zug. 1, 2, 3, 4, 8, 18 von Erets 22 Leuten mit maskenhaften Gesichtern. Man muss ihnen Kleider und Schuhe ausziehen. Die meisten lassen sich gutwillig wegführen. Aber bei 5 muss man Gewalt anwenden. Nach ein paar Versuchen kriege ich eine Verbindung zum Unbesiegbaren. Wer fehlt? Eret. Außerdem Bennigsen, Gab und Korotko. Was ist mit der Wolke? Keine Spur. Nichts? Gar nichts? Nichts. Auch nicht die Flugzeuge? Nichts. Darf ich? Was gibt's? Ich wollte Ihnen etwas sagen. Es scheint, wir begreifen allmählich, was hier vorgeht. Es scheint, Jordan. Im Ozean ist Leben und auf dem Festland nicht. Auf dem Festland hat es auch Leben gegeben. Die Spuren sind mehr als 5 Millionen Jahre alt. Danach wurde alles Leben auf dem Festland ausgerottet. Weiter. Was ich jetzt sage, Commander, klingt fantastisch, aber nehmen wir einmal an, hier ist tatsächlich eine Rakete aus einem anderen System gelandet. Eine Rakete, die eine Havarie hatte. Eine Reaktorexplosion. Eine Kettenreaktion. Nehmen wir an. Und an Bord dieses Wracks war kein einziges lebendes Wesen mehr. Unversehrt waren nur die Automaten. Die heimische Fauna versuchte, sie anzugreifen. Die Automaten nahmen den Kampf auf und besiegten sie. Wesentlich dabei. Diese Automaten waren imstande, je nach Bedarf, andere Automaten zu produzieren. Sagen wir also, für die Bekämpfung fliegender Echsen wurden Flugmaschinen gebraucht. Und sie haben auch die pflanzlichen Formen des Lebens vernichtet? Warum auch immer. Entscheidend ist aber etwas anderes. Die Maschinen, die mit jenem hypothetischen Raumschiff hergekommen waren, hatten zweifellos Strahlungsenergieantrieb. Aber auf Regis 3 gibt es keine radioaktiven Elemente. Die neuen Formen mussten sich andere Energiequellen erschließen. Dabei ist wohl eine akute Energiekrise entstanden. Und so ist dann, glaube ich, ein Kampf zwischen den Maschinen ausgebrochen. Ein Kampf ums Überdauern, ums Dasein. Eine Evolution von Maschinen? Exakt. Das klingt ziemlich fantastisch. In dieser Evolution haben sich erstens die Systeme durchgesetzt, die es in der Miniaturisierung am weitesten gebracht haben. Und zweitens jene, die sich an einem bestimmten Ort angesiedelt hatten. Die ersten waren der Anfang dieser Pseudo-Insekten. Die ortsgebundenen Mechanismen hingegen waren Ausgangspunkt für diese sogenannten Städte. Aber letztendlich überlebt haben nur die beweglichen Systeme. Nehmen wir an, es ist so. Gibt es dann für die Wolke an der Oberfläche oder im Innern des Planeten eine Steuerzentrale? Im Labor konnten wir beobachten, wie sie sich im Augenblick von Gefahr auf bestimmte Weise miteinander verbinden und selbst zu einer solchen Zentrale werden. Eine Art totem Gehirn. Getrennt zu leben mag für sie günstiger sein. Und wo ist während des Schwärmens das Gedächtnis, das sich an das ganze System erinnert? Es braucht keines. Es genügt, dass sich jedes Element erinnert, mit welchen anderen es unmittelbar verbunden war. Und auf ein bestimmtes Signal, Achtung, Gefahr, tritt alles in die richtige Konfiguration. Und sofort entsteht das Gehirn. Wenn das so ist, haben Sie irgendwelche konkreten Schlussfolgerungen für uns? Ja. Da die Maschinen nicht nur gegen Lebewesen, sondern auch gegen andere Maschinen gekämpft haben, haben sie im Laufe ihres jahrmillionenlangen Ringens ungewöhnliche Perfektion in den Vernichtungsmethoden entwickelt. Ein Beispiel. Ich denke, sie haben nur in den ersten Phasen dieses Kampfes getötet. Dann erwies sich der Energieverbrauch beim Töten als unökonomisch. Sie griffen zu anderen Methoden. Sie vernichten ganz einfach alle im menschlichen Hirn enthaltenen Informationen. Derart verstümmelte Lebewesen müssen natürlich umkommen. Aber was heißt das für uns? Ich fürchte, um sie zu besiegen, müssten wir eigentlich alle vernichten. Und das ist so gut wie unmöglich. Meinen Sie? Intellektuell sind wir ihnen überlegen. Sie sind keine geistige Macht. Sie haben sich nur darauf eingestellt, alles, was lebt, zu vernichten. Sie selbst hingegen sind tot. Deshalb kann das, was für sie noch harmlos ist, für uns bereits den Tod bedeuten. Natürlich könnte man bei geeigneter Konzentration der Mittel den ganzen Planeten vernichten. Aber das ist schließlich nicht unsere Aufgabe. Was schlagen Sie also vor? Da sind Fußspuren. Am Eingang einer der vielen breiten Schluchten. Von Eret und seinen Leuten. Wir sollten abfliegen. Ach, so ist das. Sie schlagen eine Flucht vor. Je tiefer wir in die Schlucht eindringen, umso abschüssiger werden die Hänge. Die Flüchtlinge können da nicht hinauf. Da wir nun mal apsychische Gebilde einer toten Evolution als Gegner haben, können wir das Problem nicht nach der Kategorie von Rache und Vergeltung für den Kondor und das Schicksal seiner Besatzung lösen. Bis wir etwa einen halben Kilometer schluchteinwärts zu der Stelle kommen, an der zu beiden Seiten Hang aufwärts, erst einzeln, dann dichtes Gestrüpp, zwischen den Sträuchern Eingänge zu Höhlen. Wieder Fußspuren. Nicht Rache. Aber wir brauchen Gewissheit, Jordan. Ach. Was sollen wir zu Hause sagen? Der Großteil des Maschinenparks verloren, ein Drittel der Mannschaft für immer flugunfähig. Aber wir haben dafür ein paar Kristalle in Y-Form mitgebracht. Und nebenbei gesagt, es gibt keine Garantie, dass diese Gebilde auf dem Planeten bleiben. Vielleicht entwickeln sie sich und gefährden schließlich die Raumfahrt in diesem Bereich der Galaxis. Sie gehen immer noch davon aus, wir haben es mit einem denkenden System zu tun. Nein, haben wir nicht. Funkverbindung zum Unbesiegbaren immer noch abgebrochen. Hier wird nichts aufgebaut. Es werden keine Werte geschaffen. Sie verfolgen keine Strategie. Sie verhalten sich so, wie sie sich verhalten, um weiter zu existieren. Wir durchqueren zwei breite Felsentore, was ziemlich viel Zeit beansprucht. Die Techniker müssen den Radius des Schutzfeldes verringern, um nicht an die Felsen zu stoßen. Jedes Anstoßen kann ganze Steinlawinen auslösen und die Vermissten verletzen oder töten. Gut, Jordan. Ich habe verstanden. Als hinter der nächsten Biegung ein Felstor auftaucht, das enger als die vorigen ist. Man kann es unmöglich mit eingeschaltetem Schutzschild passieren. Energobotter ausschalten! Das stellt ein enormes Risiko für deine Mannschaft dar. Schutzschild aus! Wir haben keine Wahl. Eine Sache noch. Ich höre. Gibt es Neuigkeiten von Eret? Als das letzte Raupenfahrzeug gerade zwischen den Felswänden hindurch ist, zerreißt eine sonderbare Erschütterung die Luft. Die stoppeligen Wände der Schlucht beginnen zu dampfen. Eine schwarze Wolke kriecht aus ihnen hervor. Die Schwaden stürzen mit irrsinniger Geschwindigkeit. Der Schutzschild! Schutzschild einschalten! Der Techniker versucht es, aber der Schild lässt sich nicht aktivieren. Statt den Versuch zu wiederholen, flüchtet er, wahnsinnig vor Entsetzen, schluchtabwärts. Die Männer, die in den Geländefahrzeugen überrascht werden, springen auch hinaus, laufen in alle Richtungen, klettern die Hänge hinauf, suchen Zuflucht in dem Metalldickicht, werfen sich auf den Boden, wälzen sich. Die Wolke bildet über jedem der Männer eine Art Strudel, umschwirrt den Kopf, streift ihn kurz Ich will nichts sehen. Was denkst du? Ich denke nicht. Und du? Wer bist du? Ich bin ich. Mir hat die Wolke nichts getan. Warum hat die Wolke Rohan verschont? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat sie ja auch Eret und seine Männer verschont. Und sie haben vielleicht eine Chance, wenn wir... Wir haben nicht viel Zeit, sie zu finden. Ein paar Tage... Das mit Eret scheint Ihnen besonders nahe zu gehen. Ich will ihn zurückhaben. Egal in welchem Zustand. Ich werde ihn das Reden und Denken wieder lehren. Aber wie finde ich die dort draußen, verdammt? Schicken Sie den Zyklopen. Den Zyklopen? Sind Sie wahnsinnig? Ich weiß... Den Zyklopen aussenden heißt, dem Teufel eine Aufgabe übertragen. Aber von der Niederlage eines Zyklopen hat noch nie jemand gehört. Du bist wach. Ich habe gefroren. Und ich habe geträumt. Willst du mir deinen Traum erzählen? Horbach hat den Zyklopen losgeschickt. Ich kann mich nicht erinnern, dass je jemand daran gedacht hat. Nicht einmal im Traum. Und dann wurde er am Eingang zu der Schlucht von der Wolke angegriffen. Und er hat den Antimateriewerfer eingesetzt. Und ich habe darauf gewartet, wie die ganze Umgebung... wie sich alles in Lava verwandeln würde. Aber dann fuhr der Zyklop aus unerklärlichen Gründen plötzlich rückwärts und drehte sich, ohne sein Feuer einzustellen, direkt auf den Unbesiegbaren zu. Wie spät ist es? 3 Uhr morgens. Verflucht, warum ist es plötzlich so heiß hier drin? Ich muss dir etwas sagen. Dein Traum. Nein, ich muss hier raus. Dein Traum, Rohan. Ist Schwachsinn, vergiss es. Rohan steht benommen auf, bleibt kurz vor dem weiß flimmernden Bildschirm stehen, legt den Kopf schräg, als wäre es möglich, irgendetwas darauf zu erkennen, dann geht er. Was? Ich diktiere. Du übernimmst? Unwillkürlich. Hebt er die Füße an den richtigen Stellen, um über die hohen Schwellen der hermetischen Trennwände zu steigen. Als er Stimmen hört, bleibt Rohan stehen. In der kleinen Messe die leben nicht mehr. Ist es dunkel, im Umkreis aber an einem der Tische sitzen ein paar Gestalten. Die leben nicht mehr. Darauf kannst du dich verlassen. Wozu sitzen wir dann hier noch herum? Horbach scheint unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Es wird nicht lange dauern, dann hat er uns erreicht. Wir haben das Feld und das Radargerät. Seien wir ehrlich, irgendwann nützt auch das Feld nichts mehr. Aber warum sollte er überhaupt auf uns feuern wollen? Weil er völlig durcheinander ist, ein Geistesgestörter. Was sagen Sie, Rohan? Wovon reden Sie? Vom Zyklopen. Wissen Sie das nicht? Horbach hat es auf alle verdammten Bildschirme übertragen. Wir konnten alle sehen, wie Sie ihn unter Ihre Kontrolle gebracht haben. Haben Sie das nicht mitgekriegt? Sie? Warum sagen Sie Sie? Sind Sie sicher, dass Sie Lebewesen sind? Beruhigen Sie sich. Steht denn fest, wo der Zyklop jetzt ist? Die letzte Meldung ist vor einer Stunde eingetroffen. Wir haben keine Kontrolle mehr über ihn. Haben Sie geschlafen, Rohan? Ich weiß es nicht. Und wieder einmal gehen alle auseinander, um irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. In Wahrheit fliehen sie ins Alleinsein, als würde das etwas an ihren Ängsten ändern. Als wären es meine Gedanken. Aber was denkst du wirklich? Ich denke, es geht nicht darum, ähnliche Wesen zu suchen und zu begreifen. Es geht darum, sich nicht in fremde außermenschliche Angelegenheiten einzumischen. Die Lehre erobern, warum nicht? aber nicht das angreifen, was existiert, was sich in Jahrmillionen ein eigenes, unabhängiges und niemanden und nichts unterwerfendes Gleichgewicht seiner Existenz geschaffen hat. Eine Existenz, die weder besser noch schlechter ist, als die Existenz der Eiweißverbindungen, die Tier oder Mensch genannt werden. Wow. Hast du das aufgezeichnet? Nein. Wenn du eine Aufzeichnung davon möchtest, musst du es nochmals sagen. Zyklop auf 6 Grad Nordwest. 6 ich hab ihn auf dem Schirm. 9 West. Verstanden. Zyklop wendet. Wendet? Er dreht um. Ich kann nicht sehen. Achtung, er kommt immer näher. Er greift an. Achtung, Achtung! Soll ich? Was ist? Feuer. Geschafft. Es ist vorbei. Gratulation. Der krause, blumenkohlähnliche Pilzhut lodert in allen Regenbogenfarben, vom feinsten silbrigen Grün bis zu satten Orange- und kaminroten Tönungen. Die Wüste ist nicht zu sehen. Wie eine dichte Nebelschicht überzieht sie der einige Dutzend Meter hochgewirbelte Sand, der auf und ab wogt, als hätte sich die Wüste in ein Meer verwandelt. Und weiter? Der Explosionspilz steigt immer weiter in die Atmosphäre und lodert plötzlich an seiner Spitze in einem neuen Farbenspiel auf. Diesmal von den Strahlen der Sonne getroffen, die noch nicht aufgegangen war. Der Zyklop ist vernichtet. Jetzt haben wir wieder nur einen Gegner. Kollege Rohan, folgen Sie mir in meine Kajüte. Sieh dich um. Was siehst du da? Was meinen Sie? Keine alten Fotos, keine Gesichter nahestehender Menschen. Die Erde ist nicht mein Zuhause. Ich bin hier. Hier mit Leib und Seele. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Setz dich. Danke. Wie steht es mit deiner Immunität gegenüber diesen Pseudofliegen? Dr. Sachs vermutet, ich sei in einem Zustand der Starre gewesen. Die Wolke hat mich wohl für verletzt oder bereits unschädlich gemacht gehalten. Mehr hat sie nicht gesagt? Sie meint, es müsste möglich sein, sich bewusst in diesen Zustand zu begeben. Schön. Aber ich wollte über etwas anderes mit dir reden. Vorweg, was hier gesagt wird, bleibt unter uns. Gut. Manch einer würde an meiner Stelle ein Geldstück hochwerfen. Abfliegen oder bleiben? Wie lange bist du schon mein erster Offizier? 4 Jahre. Ich weiß, du stellst dir manchmal vor, du wärst an meiner Stelle. Jeder erste Offizier tut das. Nun hast du eine Chance. Du wirst entscheiden. Ich tue, was du sagst. Wie? Ich? Du entscheidest und ich führe deinen Befehl aus. In diesem Moment bist du Kommandant des Unbesiegbaren. Also gut. Die 4 Männer leben nicht mehr. Das ist beinahe sicher. Wenn dieses beinahe nicht wäre, würden wir einfach im Morgengrauen abfliegen. Sprich es aus. Aber ich habe das als Kommandant, der du in diesem Augenblick bist, musst du den Befehl aussprechen. Wenn wir jetzt abfliegen, werden diese 4 Männer auf dem Schiff herumgeistern. Die Besatzung würde sagen, seht ihr, er hat 4 Leute dort gelassen und ist gestartet. Alles andere würde nicht zählen. Jeder Einzelne muss wissen, dass die anderen ihn unter keinen Umständen im Stich lassen würden. Alles darf man verlieren. Aber die Besatzung muss man vollständig an Bord haben. Die Lebenden und die Toten. Gut. Nur ein einzelner Mann kann dorthin gelangen und wieder herauskommen. Ohne Schutzhelm, Maschinen, Waffen, aber mit mentaler Stärke. Ich darf keinen Freiwilligen suchen. Dazu bin ich nicht berechtigt. Ich gehe. Nein, so war das nicht. Doch, war es. Gut. Dann erläutere ich dir jetzt meinen Plan. Du denkst darüber nach. Du kannst ihn verwerfen, denn nach wie vor bleibt alles noch unter uns. Ja. Ich schicke 2 unbemannte Geländefahrzeuge. Sie ziehen die Wolke auf sich und werden von ihr vernichtet. Zur gleichen Zeit startest du mit einem dritten Geländewagen. Ein Sauerstoffgerät aus Silikon, kein Metall. Du musst möglichst nahe an die Schlucht. Der Sauerstoffvorrat reicht 18 Stunden. Am Nordrand ist ein Hochplateau. Von dort wirst du zu Fuß über die Felsen hinuntersteigen. Wenn sie überhaupt wo sind, dann im oberen Teil der Schlucht. In den Höhlen und Klüften könnten sie überlebt haben. Ich gebe dir eine Stunde Zeit, dich zu entscheiden. Gilt für das, was wir jetzt äußern, ebenfalls unsere Vereinbarung? Ja. Dann möchte ich wissen, was Sie an meiner Stelle täten. Wir tauschen die Rollen umgekehrt wie eben. Und wenn ich sage, dass ich nicht gehen würde? Dann gehe ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Sie die Wahrheit sagen. Dann gehst du nicht? Ehrenwort? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was war das? Ich kann jetzt räuspern. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich weiß, zu viel Metall. Aber wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht zurückkomme, soll das letzte Kapitel meines Lebens nicht fehlen. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen. Aber wie soll ich das machen, wenn ich nicht dabei bin? Es geht nicht um das, was wirklich geschehen ist. Rohan! Ja? Wenn du nicht zurückkommst, werde ich dich vermissen. Danke für den Satz. Rohan? Ja? Wie fühlt es sich an, jemanden zu vermissen? Es ist schlimmer, als eifersüchtig zu sein. Es ist sogar schlimmer, als Angst zu haben. Der Unbesiegbare. Das letzte Kapitel. Von Rohans Schutzanzug sind alle Metallteile entfernt worden. Kein Helm. Keine Schutzbrille. Nur die kleine Maske des Sauerstoffgeräts vor dem Mund. In Rohans rechtem Ohr klemmt ein winziger Empfangsapparat. Die Kontrolle über den ersten Wagen ist verloren. Auch den zweiten hat die Wolke umzingelt. Ich schalte den Startautomaten ein. Viel Glück! Rohan presst sich mit ganzer Kraft gegen die Karosserie. Sandfontänen spritzen hoch. Die feinen Sandkörnchen beißen in den Augen. Verdammte Scheiße! Bei Kilometer 27 beginnen die Räder plötzlich über Gesteinsbrocken zu tanzen. Komm schon, komm schon! Er gleitet eine Weile durch das Steinmeer. Dann kriecht er mühsam hangaufwärts. Rohan! Rohan! Komm schon! Wenn er stecken bleibt! Dann? In diesem Augenblick sackt plötzlich das Heck ab. Scheiße. Der Vorderteil des Wagens bäumt sich auf. Zu Fuß. Musst du zu Fuß? Eine Sekunde. Und der Transporter wäre in eine Tiefe gestürzt und hätte Rohan unter sich begraben. Wenn er nicht mit einem Satz abgesprungen wäre. Ich muss zu Fuß. Rohan richtet sich langsam auf. Jeder Muskel schmerzt. Er läuft sich ein. Zu wenig Zeit. Schließlich erreicht er den oberen Rand der Schlucht. Es sind 1,5 Kilometer bis zum steinigen Grund. Die Wände sind von Metallgestrüpp bedeckt. Ich brauche Zeit. Plötzlich fühlt er sich schwach, wehrlos, allen Mächten ausgeliefert. Er hockt sich hin, schmiegt sich an die Steine, als wollte er selbst ein Felsbrocken werden. Hauptbach. Hört mich. Im Südwesten ist das Felsentor, das während des Kampfes des Zyklopen mit der Wolke gekocht hat. Kapfert. Er zwingt sich hoch. Weiter. Er geht den Grat entlang. Kein zurück. Kein zurück. Kein zurück. Sein Fuß bringt einen Stein ins Rollen. Kein zurück. Er kollert in den Abgrund. Kein zurück. Andere folgen ihm. Eine kleine Lawine. Im Talkessel bewegt sich Ein kleiner, heller Fleck. Mit zitternden Händen zieht Rohan das Fernglas aus der Tasche. Auch damit ist ein Gesicht nicht zu erkennen. Hallo? Hallo? Er hasst sich wegen seiner verfluchten Angst. Er entdeckt eine Schneise nach unten. Er beginnt den Abstieg. Nicht aufgeben. Nicht aufregen. Nicht aufgeben. Nicht aufregen. Nicht aufgeben. Links und rechts tote Sträucher. Hin und wieder schwärmen Rauchwölkchen daraus hervor. Rohan erstarrt jedes Mal. Aber nicht lange. Sonst würde er nie ins Tal kommen. Die Gestalt ist jetzt größer. Er wundert sich, dass sie so hell ist. Was hat denn der für einen Kopf? Am Grund der Schlucht springt er von Stein zu Stein, so schnell er kann. Geröll rutscht unter ihm weg. Er stürzt. Die Sauerstoffmaske verschiebt sich. Er reißt sich wieder hoch. Ich muss. Der Mann ist nicht mehr da. Aber Rohan hört seine Schritte. Rohan läuft ihnen nach. Das Echo der Schritte nähert sich immer mehr, laut, wie in Eisenschuhen. Da sieht er ihn. Und plötzlich glaubt Rohan, die Welt stürze ein. Das ist... Es ist einer von uns. Kein Mensch. Rohan macht sich daran, die Höhlen abzusuchen. Es sind viele. Er bricht vor Erschöpfung beinahe zusammen. Mehrmals glaubt er, das Rauschen der heranziehenden Wolke zu hören. Dann entdeckt er einen dünnen, rostigen Streifen. Eine eingetrocknete Blutspur? Eine Spur. Es sind mehrere Spuren. Sie kreuzen sich. An manchen Stellen brechen sie ab. Eine endet vor einem schmalen Felsspalt. Ein Kopf mit leeren Augenhöhlen, mit gebleckten Zähnen. Rohan ist sich nicht sicher. Die Verwesung hat bereits begonnen. Rohan öffnet den Reißverschluss an der Brusttasche des Anzugs und entnimmt ihr die Erkennungsmarke. Gab. Der Geologe. Den nächsten findet Rohan an einen Stein gelehnt, in halb sitzender Stellung, fast in zwei Hälften. Zerrissen, zerfetzt, zerschnitten. Rohan kniet bei ihm nieder und versucht ihm ins Gesicht zu schauen. Die Verwesung hat es bereits zerfressen. Er erkennt Eret am Goldrand der Brille. Rohan nimmt sie ihm ab. Da er nicht die geringste Ahnung hat, wo er nun noch suchen soll, läuft Rohan geradewegs auf das Felstor zu. Er sieht einen Metallgegenstand funkeln in einem flachen Spalt. Und dann die Leiche. Sie ist ohne Kopf. Die Zeit wird knapp. Der vierte Mann auch tot. Sicher. Rohan das volltönende Summen der heranziehenden Wolke. Rohan erschrickt nicht. Er bleibt einfach stehen. Sieht auf. Zwei Wolken schwärmen von den Hängen gegenüber auf. Dunkle Blitze durchzucken die Luft. Als die Felsen das Echo der Donnerschläge mehrmals zurückgeworfen haben, fließen die beiden Wolken ineinander. Die Luft darunter verfinstert sich. Gleichzeitig tauchen unbegreifliche, jagende Linien darin auf. Rohan begreift erst nach einer Weile, dass er das verzerrte Spiegelbild der Talsohle vor sich hat. Die Luftspiegel wogen und dehnen sich. Mit einem Mal erblickt er eine riesenhafte, mit dem Kopf in die Finsternis hineinragende, menschliche Gestalt. Sie starrt ihn an. Und wieder vergehen Sekunden, bevor er erkennt. Ich. Sein gigantisches Spiegelbild zerfließt. Gleichzeitig schieben sich aus der Wolke unzählige Arme hervor. Ein schwarzer Regen fällt, immer dichter. Winzige Kristalle fallen auf Rohan, gleiten am Schutzanzug herunter. Strudel bilden sich. Fenster, durch die der Himmel zu sehen ist. Der schwarze Mantel zerreißt in der Mitte. Zwei Wolkenberge segeln schwerfällig auf das Gestrüpp zu und verschwinden schließlich in regloser Starre. Rohan nimmt vorsichtig eines der Teilchen zwischen die Finger. Da scheint es lebendig zu werden. Streift seine Hand mit einem leichten Hauch und erhebt sich in die Luft. Rohan erhebt sich. Er steht etwas wackelig auf den Beinen. Er fühlt sich überflüssig. Hier, wo nur tote Formen siegreich hatten überdauern können. Der Planet muss unangetastet bleiben. Als es dunkel wird, ist der Sauerstoff aufgebraucht. Rohan wirft das Gerät weg. Anfangs atmet er nur zögernd. Auf einmal bemerkt er am Horizont ein Geländefahrzeug, leer und verlassen. Dorthin geht er. Vielleicht eines von denen, die Horpach gesandt hat, um angegriffen zu werden. Vielleicht auch eins aus Erets Gruppe. Egal. Er rutscht auf den Sitz hinunter. Eine Zeit lang rollt das Fahrzeug im Dunkeln dahin. Plötzlich scheint ihm, dass jemand neben ihm, dass er nicht alleine ist, dass ich neben ihm sitze. Dass du bei mir bist. Er weiß nicht, dass er halluziniert. Fast gleichzeitig flammen unter der Spitze des Raumkreuzers zwei große Lampen auf, die den Sand absuchen. Rohan kann sich nicht erinnern, wann er über die Seitenflügel des Fahrzeuges hinuntergeglitten ist. Mit schwankenden, übertrieben großen Schritten, mit geballten Fäusten, geht er geradewegs auf das 20-stöckige Raumschiff zu, das in seiner Lichterflut vor dem verblassenden Himmel steht. So majestätisch, in seiner reglosen Größe, als wäre es wirklich. Der Unbesiegbare. Bist du da? Ja. Wie spät ist es? Spielt das eine Rolle? Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Stanisław Lem. Hast du dir meinen Bericht angehört? Hast du Anmerkungen? Sing für mich. Du hast keine Anmerkungen? Sprechen wir ein andermal darüber. Bitte sing. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Hörspielbearbeitung Andreas Jungwirth. Komposition Sabine Wortmann. Dramaturgie Steffen Moratz. Es spielten Rohan Hans-Jörg Krumpholz, Iris Mira Partecke, Horpach Felix von Manteuffel, Sachs Leslie Malton, Blank Lola Klamroth, Jordan Udo Schenk, Eret Anton von Lucke, Balmin Marcel Kohler sowie Rashid D. Sidgi und Martin Reik. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr, Regieassistenz Ulrike Lücke-Langer, Regie Oliver Sturm. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 2018.